Zärtlich schüttelt Pommesbuden-Gerd den Fritteusenkorb. Goldgelb glänzend fallen die Fritten in den robusten Metallbottich, wo sie unter sanftem Salzregen abkühlen. Ein letztes Mal werden die Kartoffelstäbchen leidenschaftlich durchmengt. Dann landen sie in den elegant geriffelten Schälchen und werden mit Mayo und Ketchup veredelt. Das Nest ist gemacht. Oder wie Gerd sagen würde. Hier, Pommes rot-weiß. Jo, danke, Gerd. Merci, danke. Danke sehr. Hab Dank. Auch ohne viele Worte sind sich Gerd und die Jungs von der Pommes-Soko einig, dass das wieder eine grandiose Pommes-Schranke geworden ist. Und? Lecker. Smalltalk ist obligatorisch. Und sonst? Was machen die Mädels? Beschäftigt, wie immer. Haben Chorprobe. Das ist gut, das ist immer gut. Bei der Getränkeauswahl überlässt Gerd nichts dem Zufall. Er weiß, welcher Tropfen jetzt der richtige ist. Fanta irgendwer? Ja, ach komm, was kostet die Welt? Gekonnt öffnet Gerd die schlanke Glasflasche, aus der heraus sich nun die gelbe Limonade in Dumbos Wohlstandsbäuchlein ergießen kann. Ah, das tut gut. Dumbo, ein bisschen Contenance, bitte. Contenance? Ja. Was soll das denn sein? Sowas wie Hollandaise? Ja, genau. Sowas in der Art. Ob nun Contenance oder Hollandaise, mit beidem wird es hier bald vorbei sein. Ein bebrillter Mann mit Schnäuzer und Klemmbrett steht plötzlich vor Gerds Bude. Sein Gesichtsausdruck lässt nichts Gutes vermuten. Herr Jürgensen, der Mann vom Amt. Herr Gimmel, der Mann in der Bude. Für Sie wie immer? Ja, wie immer nichts. Wollen Sie mich schon wieder überprüfen? Da, was diesen Punkt betrifft, dürfen Sie sich freuen. Heute keine Gesundheitskontrolle. In den letzten 6 Tagen wird sich ja wohl auch kaum etwas geändert haben. Obwohl dieser unschöne Geruch hier... Was soll das denn heißen? Fett. So riecht's noch mal in der richtigen Bude. Nach ehrlichem Pommesfett. Wie auch immer. Heute soll das meine Sache nicht sein. Wenn Sie das sagen... Wir sagen das auch. Ja, aber ihr seid Kinder. Wir sind die Pommes-Soko. Das bezweifle ich angesichts deines Körpervolumens nicht, mein Junge. Hä? Herr Jürgensen, sind Sie nur vorbeigekommen, um meine Stammkunden zu beleidigen? Nein, nein. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie Ihre Bude hier werden schließen müssen. Was? Völlig schockiert blicken die Pommes-Soko-Jungs und Gerd zu Herrn Jürgensen, dem Mann vom Amt. Gerds Bude schließen? Wie hat er das gemeint? Gerds Bude schließen? Wie haben Sie das gemeint? Naja, er muss sie dicht machen. Er muss endgültig Feierabend machen. Er muss aufhören, er muss den Betrieb einstellen, er muss die Schotten dicht machen, er muss... Finito, Schluss, aus, Ende. Ja, langsam haben wir es verstanden. Ja. Dann ist ja gut. Nichts ist gut. Wieso sollte ich meine Bude schließen müssen? Genau. Hier ist alles tipptopp in Ordnung. Genau. Ja, das mag ja sein. Nur müssen wir Ihnen leider die Genehmigung entziehen, Ihre Bude hier auf dem Dorstener Marktplatz aufzubauen. Hä? Warum? Genau. Ganz einfach, weil wir die Fläche jemand anderem zugeteilt haben. Das können Sie doch nicht einfach machen. Gerd bezahlt doch dafür, dass er hier stehen darf. Genau. Ich habe immer alles gezahlt, was Sie von mir haben wollten. Auch die ganzen Steuern und den Strom und alles. Ja. Allerdings haben wir jemanden gefunden, der mehr zahlen kann. Wen? Das verrate ich natürlich nicht. Ich bin sehr diskret. Na schön, wir werden es eh früh genug erfahren. So. Und jetzt kündigen Sie Gerd einfach? Genau. Nein, das tun wir natürlich nicht. Sie haben 2 ganze Tage, Herr Gimmel, hier alles zusammenzupacken und sich gegebenenfalls eine neue Standfläche zu suchen. Oder Sie gehen rüber in die Merkaden. Da ist gerade viel frei. Ich möchte aber hier bleiben. Ich war schon immer hier. Die Leute brauchen mich hier. Sie können mich doch nicht einfach wegschicken. Wir haben einen Vertrag. Recht haben Sie. Nur läuft Ihr Vertrag heute aus. Haben Sie das vielleicht vergessen? Sonst bekomme ich doch immer rechtzeitig von Ihnen Bescheid, wenn mein Vertrag ausläuft. In der Tat. Und vielleicht habe ich das nun vergessen. Sehen Sie das? Wie ich beim Wort vergessen Zeige- und Mittelfinger hochhalte und dabei krümme? Das bedeutet, ich setze das Wort in Anführungszeichen und meine es vielleicht gar nicht wirklich so. Vergessen. Was sind Sie denn für einer? Ich bin Beamter. Das bin ich für einer. Also pass bloß auf, was du sagst, Burschi. Herr Gimmel, Ihr Vertrag ist ausgelaufen. Dann verlängere ich. Zu spät. Was? Früher ging das doch auch immer kurzfristig. Früher. Popür. Kommen Sie mir nicht mit früher. Aber... 2 Tage. Das können Sie doch nicht machen. Offenbar schon. Aber glauben Sie mir, meine Herren, es fällt mir auch nicht leicht, einen so vorbildlichen Imbissbudenbesitzer wie Herrn Gimmel des Platzes zu verweisen. Nie hat er sich was zu Schulden kommen lassen. Es war immer alles sehr hygienisch und nach den neuesten Standards. Nun denn, die Betonung liegt auf wahr. Ach, hören Sie doch auf. In Wirklichkeit hat es Ihnen doch nie gepasst, dass Sie bei mir nichts finden konnten. Eigentlich wollten Sie mir immer irgendeinen schlimmen Fehler anhängen. Unverschämtheit. Genau. Aber Herr Gimmel, wo bleibt denn Ihre Contenance? Ich werde nun gehen. Hier sind die Papiere, ist nur noch eine Formsache. Alles schon beschlossen. Jetzt haben Sie es schriftlich. Unterschreiben müssen Sie nichts. Einen schönen Tag noch. Genießen Sie die neu gewonnene Freizeit. Weg ist er. Was für ein blöder Arsch. Blöder Arsch. Das kann er doch nicht bringen. In der Tat. Eigentlich kann er das nicht so einfach bringen. Zumindest nicht in so kurzer Zeit. Mann. Irgendwas ist faul an der Sache. 2 Tage. Was soll ich denn jetzt nur tun? Wo soll ich denn jetzt immer essen? Macht euch keine Sorgen. Wir sind die Pommes-Soko-Leute. Gerd hat uns oft genug geholfen. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir ihm helfen. Find ich auch. Ja. Das ist nett, Fuzzi. Aber wie stellst du dir das vor? Der Mann ist vom Amt. Gegen seine Bürokratie haben wir doch keine Chance. Wovon soll ich denn leben? Ruhig, Blut. Wir kriegen das hin. Fuzzi, wie willst du das denn hinkriegen? Ich habe keine Ahnung. Gerade war noch alles gut mit Pommes Schranke und Fanta und so. Und jetzt ist alles vorbei. Ach, Gerd, sag doch sowas nicht. Ach, verdammt, ich brauche jetzt auch eine Fanta. Während Gerd auf den Schock erstmal was trinken muss, nähern sich 2 Personen der Bude. Eine Frau mit knallrotem Mund und schickem Bürooutfit und ein glatzköpfiger Mann mit markantem Kinn und weitem Anzug. Oh, wow. Was für eine Stimmung hier. Und diese Product Placement für Fanta überall. Unbelievable, fantastic. So emotional. Incredible, amazing. Nix amazing, alles scheiße. Look, Sal, that's what they told us about the Ruhrgebiet. Sie sprechen alles, was sie denken. It comes directly from their hearts. The people here are awesome, gorgeous. Was erzählen die? Oh, sorry. Haben es nicht vorgestellt. Wie unhöflich. How do you say? Never mind. Ich bin Patty Fry und das ist mein Kollege, Mr. Sal Sage. Hier ist unser Visitenkarte. Pleasure to meet you. Unbelievable. Fantastic. Wir sind die Pommes-Soko. Und das da ist Gerd Gimmel. Oh, child, you look like a real American boy. Incredible. Amazing. Sie sind aus Amerika. Perfectly right. Wir sind hier für Dienstreise. Aha. Und warum ausgerechnet hier? Und warum ausgerechnet jetzt? Weil wir treffen wollten den famous Mr. Gimmel. Wir haben gehört so viel von Ihnen und Ihre Bude hier in, Thorsten. Thorsten! Yes, wonderful Thorsten. Such a pretty city with these, People. Yes, yes, with these wonderful, good-looking people. Hm. Wer soll Ihnen denn da drüben von mir erzählt haben? Wir waren auf die Suche nach famous German Pommesbuden. And then we sahen Ihre Bude und the viele tolle Bewertungen on the Internet. Und jetzt, wir lieben dieses Konzept of German Pommesbude. Wonderful, amazing, we love it. Aha. Yes, so viele people all over the country love Mr. Gimmel und sein original German Pommesbuden Restaurant. Wir wollen bring it zu Amerika. Sie wollen eine Pommesbude in Amerika aufmachen? Wie heißt du? Dumbo. Ah, Dumbo! Oh my God, y'all, his name is Dumbo. Oh, you're so funny, Dumbo. Wenn Sie eine Pommesbude in Amerika aufmachen wollen, was machen Sie dann hier in Deutschland? Noch dazu in Thorsten? Das frage ich mich auch. Wir haben dich geliebt auf dem Internet, Mr. Gimmel. Wir lieben dein Konzept, wir lieben dein Bude, wir lieben dein Gesicht und dein Körper. Wir lieben all of you. Yes, wonderful, awesome. We think, dass du bist der beste Pommesbudenmann in ganz Germany. Was? Gorgeous. Wie? Wir wollen machen deine Bude zu einer großen American-German Fast-Food-Geschäft all over America and all over Deutschland. Ganz viel kleine Gerd Gimmel Restaurants. Also langsam komme ich nicht mehr mit. Sie sind aus Amerika gekommen, um hier in Deutschland Gerds Bude zu besuchen, die Sie groß rausbringen wollen in ganz Amerika? Und in ganz Deutschland. That's it, baby. Ihr seid alle so, how do you call it? Wunderschön. Incredible. Fantastic. Schlau. Schlau, that's what I meant. Ich verstehe das aber trotzdem noch nicht ganz. Ich auch nicht. Ich verstehe die komplette Welt nicht mehr. Sie haben sich jetzt für Gerds Bude entschieden? Die wollen Sie ganz groß rausbringen? Wir wollen Sie machen zur größten Pommesbudenkette in the ganzen Universum. Ich glaube, ich werde verrückt. Hier, Dumbo, kneif mich mal. Aua, spinnst du? Mr. Gimmels Gesicht wird gesehen in der ganzen Welt in all of our Pommesbuden. Yes, it's unbelievable, fantastic. Jetzt hören Sie doch mal mit Ihrem Fantastic-Gefasel auf. Gerade heißt es noch, dass ich meine Bude schließen muss. Und jetzt kommen hier die Amis um die Ecke und wollen das Ding zum Weltunternehmen machen. Also ich fühle mich, als hätte ich 10 Liter Currysoße getrunken. Oh, we lieben your Currysoße. It's so delicious. Everyone on the Internet's talking about it. Aber selber probiert haben Sie beide die Soße noch nicht? It would be an error for uns. Aber wie stellen Sie sich das denn vor? We think of it wie ein Mix of Ketchup and Curry. And I believe es ist serviert mit ein leckeres Wurst. Nein, nicht die Soße. Ihr gesamtes Vorhaben. Von welchem Unternehmen kommen Sie denn überhaupt? Unsere Company heißt Taste and Smile. Und wir sind die größte Essensunternehmen in Amerika. Und mit Mr. Gimmels werden wir auch sein, die größten in Europa. Das ist also Ihr Plan. That's our plan! Und was hätte Gerd von der ganzen Sache? As I told you, Mr. Gimmel wird sein, das Gesicht. Und seine Bude wird sein in allen Restaurants. Und wir werden ihn machen, ganz groß mit seinen Essensideen. Like the Currywurst and the Schnitzel and the, how do you call that? Fitness Teller. The Fitness Teller! It's fantastic, wonderful. And of course, we want to give ihn the $1 million. The what? The $1 million! Yes! Awesome! 1 Million Dollar? Was? Du heiliger Bimbam. 1 Million Dollar! Wie viel sind das in Deutsch? Ach, Dumbo. Nach dem derzeitigen Wechselkurs wären das ungefähr 860.000 Euro. Da muss eine alte Frau lange für stricken. In der Tat. Whatever that means, it's gorgeous. Und Mr. Gimmel, honey, what do you say? Was sagt du? Gerd? Mr. Gimmel? Gerd, was ist? Warum guckst du denn so komisch? Bude zu. 1 Million! Mr. Gimmel! Er ist umgefallen. Derweil bei den Burleys. Betsy, Britney, Beverly, Biggie und Betty sitzen in Biggies Zimmer und chillen, wie die jungen Leute so sagen. Ja, eben, Herr Erzähler. Aber wenn alte Leute wie Sie das sagen, klingt das immer ziemlich seltsam mit dem Chillen. Sorry. Na gut. Betsy, Britney, Beverly, Biggie und Betty sitzen in Biggies Zimmer und sitzen doof rum, weil sie nach ihrer Chorprobe in der St. Barbara Kirche nichts zu tun haben. Naja, Nicht viel besser, aber egal. Außerdem dürfen wir uns ja wohl auch ausruhen. Nach der Chorprobe haben wir uns das verdient. Genau, immerhin war es die Generalprobe für unser großes Konzert auf dem Marktplatz am Sonntag. Wie die Damen meinen. Sag mal, warum riecht das hier eigentlich so komisch, Biggie? Ach, das ist die Fleischfabrik nebenan. Was für eine Fleischfabrik? Die ist in die leerstehende Halle neben unserem Haus gezogen. Leerstand? Hier in Barkenberg? Das kann und will ich nicht glauben. Ja. Diese riesige Halle hier direkt an deinem Fenster? Genau. Keine Ahnung, was sie da machen. Aber es stinkt ganz fürchterlich. Die Nachbarn haben sich auch schon beschwert. Bisher wurde aber nichts unternommen. Naja, wird schon. Gibt's sonst was Neues? Ich habe neue Fingernägel. Hier, guck mal. Oh, schön. Ja, gefällt mir. Das ist meins. Wenn das mal nicht der Larry ist. Es würde mich schon sehr überraschen, wenn Biggie einen Anruf von ihrem Boyfriend bekommen würde. Stimmt, das kommt ja nun wirklich viel zu selten vor. Seid ihr fertig? Darf ich rangehen? Bitte, bitte. Wir sind fertig. Geh nur ran. Larry? Hey, na? Was? Wie? Warum? Gerd ist ohnmächtig? Was? Ach du Ja, wir kommen sofort. Biggie, was ist los? Was ist passiert? Gerd muss seine Bude schließen und soll ein Star in Amerika werden und kriegt $1 Million und liegt ohnmächtig hinterm Tresen. Okay, was haben diese Fleischfabrikdämpfe mit deinem Gehirn gemacht? Kommt jetzt mit, wir müssen sofort dahin. Ja, macht ihr nur. Darf ich in der Zwischenzeit weitererzählen, wie es mir passt? Ja, Bühne frei, wir müssen los. Na gut, während die Mädchen sich von Biggies Zuhause in Barkenberg aus auf den Weg in die Altstadt machen, kommt Gerd gerade wieder hinter dem Tresen seiner Bude liegend zu sich. Mr. Gimmel, ich bin so sorry, dass wir Ihnen gegeben haben, diese Schock. Terrifying, horrible. Gerd, geht's wieder? Komm, ich helf dir hoch. Ja, danke, Otti. Das hat mich alles ganz schön aus den Latschen gehauen. Das kann man wohl sagen. Du warst ziemlich lange ohnmächtig. Ist das alles furchtbar. Mach dir keine Sorgen. Wir kümmern uns um Jürgensen und den ganzen Rest. Lass mal. Ich hab da nicht die Nerven für. Deswegen helfen wir dir ja. Die Burleys kommen auch gleich. Nee, lass es bitte einfach bleiben. Ich will's mir mit dem Amt nicht verscherzen. Nachher kann ich in ganz Dorsten nie wieder eine Bude aufmachen. Aber... Echt, Jungs, danke. Ich weiß, ihr meint's nur gut. Aber es geht hier um meine Bude und um mich. Bitte mischt euch nicht ein. Gerd, ehrlich, du brauchst... Futzi, ich meine es ernst. Hier geht's um ein Lebenswerk. Das ist mir viel wert. Haltet euch raus. Aber Gerd... Glaub mir, du kannst dich auf uns... Verdomme noch eins! Jetzt haut endlich alle ab! Ich will meine Ruhe haben! Gerd, wir wollten doch nur... Na gut, dann hau halt ich ab. Jungs, hier ist der Schlüssel. Ihr macht die Bude zu. Gerd, jetzt bleib. Gerd? Lasst gut sein. Er ist weg. Okay, natürlich, Honey, klar. Gehen Sie, so dass Sie können denken about our Angebot. Wenn Sie nachgedacht, hit me up, Baby. Sie haben den Visitenkarte. Jungs, da hinten kommen schon die Mädchen. Die waren aber schnell. Biggie hat ja jetzt den Führerschein. Ach so. Okay, bye-bye then. Wir better gehen jetzt auch. So, wiedersehen, Boys. Sal, Honey, take some photos, please. Yes. Die beiden Amerikaner schießen ein paar Handyfotos von der Bude und verschwinden in Richtung Lippestraße. An ihre Stelle treten die fünf Burleys, die ganz außer Atem sind. Jungs, was denn los? Hallo, ihr Burleys. Ach, hier ist bloß gerade Gerds Leben zerstört worden. Wie? Und die Pommes-Soko berichtet den Burleys von den erschütternden Vorkommnissen an Gerds Bude. Gerds Bude, die es wohl bald nicht mehr geben wird. Unfassbar. Und das alles in der kurzen Zeit. Ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen Gerd retten, ist doch klar. Ja, wahrscheinlich müssen wir ihn sogar gegen seinen Willen retten. Glaubt ihr denn, dass diese Patty Fry und ihr Handlanger, dieser... Soul Sage? Ja, genau, dass die seriös sind? Das kann ich noch nicht beurteilen. Aber sie haben in jedem Fall ernste Absichten, Gerds Konzept zu übernehmen. Zwei Tage hat Gerd noch? Macht er morgen noch mal auf? Er könnte ja ein Abschiedsfest machen, mit ganz viel Essen und Trinken. Oh, Dumbo, kannst du nicht einmal nicht an Nahrungsaufnahme denken? Dumbo? Hm? Was? Ich habe gerade nicht zugehört. Ich war mit den Frikadellen beschäftigt, die hier jetzt noch übrig sind. Auf jeden Fall haben wir den Schlüssel zu Gerds Bude. Okay, schon mal ein Angriffspunkt. Genau. Morgen früh wird er sich schon wieder einigermaßen beruhigt haben. Dann bringen wir ihm zu Hause den Schlüssel vorbei und besprechen alles weiter. Gut. Feierabend für heute? Ja, ich denke auch. Dumbo, es ist wohl wirklich am besten, wenn du eben die Reste hier in der Bude aufisst, damit wir sie guten Gewissens dicht machen können. Dumbo? Hm? Was? Was denn? Ich esse hier noch eben die Reste auf. Unglaublich, der Kerl. Er ist halt einfach ein Mann der Tat. Ein Mann der Tat, wohl eher. Oder ein Mann des Tatars. nächsten Tag treffen sich die Börlis und die Pommes-Soko vor dem Haus in Holsterhausen, in dem Gerd wohnt. Und ihr seid euch sicher, dass Gerd hier wohnt? Dumbo weiß das. Bin hier häufiger mal zum Snacken vorbei, wenn Gerd schon Feierabend hatte. Du bist echt seltsam, Dumbo. Ich klingle mal. Voll komisch, dass wir jetzt bei Gerd zu Hause sind. Ja, Mann, ich dachte auch, dass er in seiner Bude wohnt. Nee, der wohnt hier. Zweiter Stock. Gerd, hi. Ach, ihr seid's. Oh, der sieht aber gar nicht gut aus. Sorry, dass ich gestern so ausgeflippt bin. Ach, vergeben und vergessen. Kommt rein. Ja, setzt euch ins Wohnzimmer. Wollt ihr was trinken? Wie, gibt nichts zu essen? Dumbo? Nee, danke. Wir wollten nur nach dir sehen und dir den Schlüssel geben. Ach ja, stimmt. Den brauche ich ja gleich schon wieder. Wie geht's dir? Ach, wow. Wenigstens ein kleines bisschen besser? Ich weiß nicht. Das musst du im Moment ja auch noch nicht wissen. Aber wieso brauchst du den Schlüssel gleich schon wieder? Willst du an den letzten Tagen öffnen und noch mal ein bisschen Geld verdienen? Ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll. Was sagen? Immer raus mit der Sprache. Warum brauchst du gleich den Schlüssel? Weil gleich schon die Amerikaner vorbeikommen und einen Werbespot drehen wollen. Was? Du hast dich mit den Amis eingelassen? Was ist das denn passiert? Verkaufst deine Bude? Bekommst du jetzt 1 Million Dollar? Wie haben die dich dazu gekriegt? Was haben sie dir angetan? Stopp. Beruhigt euch. Sie haben mir nichts angetan. Ich kam einfach nicht in den Schlaf vor Sorge. Es geht ja um alles, was ich mir in meinem Leben so aufgebaut habe. Soweit komme ich auch noch mit. Biggie, leid. Meine Gedanken sind Karussell gefahren. Ich weiß ganz genau, dass der Jürgensen mich trotzdem fertig machen wird, wenn ich jetzt irgendwo anders hinziehe mit meiner Bude. Das kann gut sein. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass ich noch die Karte von den beiden Amis in der Hosentasche hatte. Och nö. Betsy, 1 Million Dollar. So viel verdienen viele in ihrem ganzen Leben nicht. Naja, so gesehen. Aber die Bude ist doch deine große Leidenschaft. Wem sagst du das, Gonzo? Wem sagst du das? Trotzdem, wenn die Amerikaner das jetzt übernehmen, bin ich auf einen Schlag alle meine Sorgen los. Und ich werde berühmt und reich. Ich kann mir ein Haus am Kanal kaufen und der Jürgensen wird ganz bunt vor Neid. Supergeil. Nein, Dumbo, nicht supergeil. Genau, du kannst doch nicht einfach so aufgeben, Gerd. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich könnte dann dieses Lebensabend machen, von dem alle immer reden. Gerd, was ist denn das für ein Werbespot, der da gleich gedreht wird? Ich habe keine Ahnung. Die Amis machen das schon. Ich soll um 11:30 da sein. Hast du schon irgendwas unterschrieben? Nein, ich habe nur telefoniert mit denen gestern Nacht. Die waren noch wach wegen Zeitverschiebung. 11:30? Okay, wir kommen auch. Aber vorher müssen wir uns noch um etwas anderes kümmern. Bis später. Herr Fuzzi, was? Erkläre ich euch alles draußen. Kommt, wir müssen los. Hier ist der Schlüssel. Ciao, Gerd. Ja. Tschüss, Leute. Man sieht sich. 1 Million. Ein Haus am Kanal. Die Jungs und Mädels hasten hinter Fuzzi her. Draußen angekommen, eröffnet er den anderen seinen Plan. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen da ansetzen, wo die Sache wirklich faul ist. Und wo soll das bitte schön sein? Dem Geruch nach zu urteilen neben Biggies Haus. Was? Wegen der Fleischfabrik. Nix. Sorry, nur ein dummer Witz. Will ich ja wohl auch meinen. Ja. Also, Fuzzi, wo setzen wir an? Das eigentlich Seltsame war ja der Auftritt von Jürgensen und dass er Gerd einfach so sein Leben ruinieren kann. Ja, wir waren dabei. So einfach ist das aber nicht. Da müssen wir also ansetzen. Wie stellst du dir dann das weitere Vorgehen vor? Wir müssen in Jürgensens Büro und irgendwie herauskriegen, wie er das geschafft hat, das alles durchzubringen. Er ist ja nicht der King im Rathaus. Da willst du jetzt hin, noch bevor wir uns der Sache mit den Amerikanern und dem Werbespot widmen? Du hast es erfasst. Die jungen, nicht chillenden Ermittler steigen in den 278er und fahren zur Stadtverwaltung. Kurze Zeit später stehen sie vor der Bürotür des Beamten Jürgensen. Da wären wir. Hans Jürgensen, hier auf dem Namensschild steht's. Und jetzt sollen wir hier zu 10 reinmarschieren? Naja, ihr wollt ja unbedingt immer mitkommen. Also anklopfen? Versuch's halt. Der ist nicht da. Dann rein da, schnell, bevor irgendwer den Flur entlang kommt. Seid vorsichtig. Psst. Leise, da ist Jürgensen. Der pennt. Mann, was machen wir für Sachen? Ich werde mich nun langsam an seinen Schreibtisch heranschleichen. Vielleicht kann ich ja irgendwas Verdächtiges finden. Pass auf. Ja. Vorsichtig nähert sich Fuzzi dem schlafenden und schnarchenden Jürgensen. Gerade kann er einen Blick auf den chaotischen Schreibtisch des Beamten werfen, da... Herr Jürgensen, ich... Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Herr Jay, Frau Schimmelpfennig, ich hatte doch gesagt, ich will nicht gesch... Was machen die Belger hier? Also ich, Wir. Ich weiß nicht, wie die Kinder hier herangekommen sind. Ich wollte doch nur nachfragen, ob sie noch... Sie sind mir eine tolle Sekretärin. Wie lange arbeiten Sie schon für mich? Morgen mal nicht mitgezählt. 10 Jahre. Was? Raus! Allesamt! Aber... Nichts aber! Verschwindet! Wieso tun Sie Gerd das an? Nicht ich tue das. Es ist das Schicksal, das unser aller Leben so grausam macht. Aber das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Ihr müsst ja immer dieses dicke Kind mit euch rumschleppen. Welches dicke Kind? Und dumm ist es auch noch. Nicht dumm. Dumbo. Raus! Hat mein Chef mich gerade gefeuert? Hat sich sehr danach angehört. Na Gott sei Dank. Endlich ist diese Scheiße vorbei. Toll, das hat uns ja gar nichts gebracht. Nur Ärger. Gar nichts stimmt auch nicht. Wie? Ich habe in der kurzen Zeit doch noch einen kleinen Blick auf Jürgensens Schreibtisch werfen können. Ja, und? Rührt schon raus mit der Sprache. Auf dem Schreibtisch lag die Visitenkarte von Sage und Fry von Taste and Smile. Oh. Und was heißt das jetzt? Das, Dumbo, heißt, dass die beiden Amerikaner gemeinsame Sache mit Jürgensen machen. Und was heißt das jetzt? Sie haben ihn wahrscheinlich bestochen, damit er Gerd nicht daran erinnert, dass sein Vertrag ausläuft. Damit sie ganz einfach an die Bude rankommt, weil Gerd so verzweifelt sein würde. Ja, aber... Die hätten Gerd doch auch einfach so das Geld geben können, ohne ihn aus seiner Bude rauszumobben. Vielleicht hätte er auch dann eingewilligt. Da hast du schon recht. Ich könnte es mir nur so erklären, dass die beiden ihm das Geld vielleicht nie zahlen werden. Was? Du meinst, die verarschen den nur? Wenn du es so ausdrücken möchtest, ja. Sie machen ein dickes Geschäft, sobald er unterschrieben hat. Das müssen wir verhindern. Dann nix wie los zum Marktplatz. Da drehen die doch jetzt diesen Werbespot, oder? Ja, die haben es wohl sehr eilig, Gerd als Werbefigur zu missbrauchen. Solange er noch nichts von ihren miesen Plänen weiß. Na dann, los jetzt! Die Pommes-Soko und die Burleys machen sich eilig auf den Weg zum Dorstner Marktplatz. Als sie dort ankommen, finden sie bereits ein reges Treiben an Gerds Bude vor. Viele wichtig herumwuselnde Menschen, Kameras, Strippen, Scheinwerfer. Mittendrin Gerd. Er sieht noch genauso verwirrt aus wie am Tag zuvor. Die beiden Amerikaner mit Namen Patty Fry und Saul Sage reden auf ihn ein. Hier ist ja schon ein riesiger Menschenauflauf. Lecker Auflauf. Oh, Dumbo. Da ist Gerd. Ja, hat der Erzähler doch gerade schon gesagt. Gerd, please sei ganz Gerd Gimmel. Nur noch besser. Wir wollen dich sehen als die strahlende Symbolfigur für unsere große Pommesbuden-Merchandise. Ja, okay. Die üben wohl gerade für den Werbespot. Hast du deinen Text auswendig gelernt? Ja. Dann lass uns hören. Hallo, ich bin Gerd Gimmel von Gerds Bude. Meine kultige Currywurst-Pommes-Mayo bekommt ihr jetzt in ganz Deutschland und Amerika. Burger sind nicht kultig, sondern out. Bestellt euch lieber ein Original Gerd Gimmel Maxi-Sparmenü mit Cola, großer Pommes, extra langer Wurst und ganz viel Soße in der Kultschale. Für kultige 15,50 Euro. Kult. 15,50 Euro? Sind die verrückt geworden? Und wer bitte hat diesen kultigen Text geschrieben? Wonderful, gorgeous, Mr. Gimmel. Was sagt unser Regisseur? Naja, ich hab's irgendwie nicht richtig gefühlt, Herr Gimmel. Könnten Sie vielleicht winken, während Sie das alles sagen und am Ende Ihre Hand ins heiße Fritteusenfett tauchen, so richtig shocking? Kurt, du bist hier der Regisseur? Hallo Kinder, hallo, ja, ich bin hier der Regisseur. Ja, ihr wisst doch, ich bin Künstler. Ja, aber du machst doch sonst das mit der Rotze. Das ist im Grunde doch auch nur Rotze. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch mal was anderes, sehr Künstlerisches machen kann, Dumbo Mausi. Die Damen und Herren von Taste and Smile haben kurzfristig einen Künstler gesucht, der hier Regie führen könnte. Und da fragten sie natürlich sofort mich. Kurt an der Klatsche. Unser amerikanischer Regisseursflug wurde gecancelt. Und so, wir haben gesucht in Dorsten. Wir mussten unbedingt heute den Spot drehen. Und das Einzige, der hat Zeit, ist Mr. an der Klatsche. Ja, sag ich ja. Die Amerikaner sind besessen von mir. So, Kinder, jetzt geht das aber mal los hier. Alles auf Anfang. Die Jungs und Mädels müssen mit ansehen, wie Gerd, der sich sichtlich unwohl in seiner Haut fühlt, vom ausgeflippten Kurt und den Amerikanern dazu angestachelt wird, immer wieder aufs Neue seinen Text aufzusagen. Nach 2 Stunden scheinen endlich alle Verantwortlichen zufrieden zu sein. Awesome, Baby! Es ist ein Rap! Ja, ich hab jetzt auch wirklich keinen Bock mehr. Ich hab alles gegeben. Ich bin in kreativer Hinsicht leer. Oh ja. Ich bin eben auch der Star dieses Werbespots. Denkst du nicht, dass du ein bisschen übertreibst, Kurt? Gerd ist doch eigentlich die Person, auf die es hier alle abgesehen haben. Ja, Gerd, du warst auch ganz okay. Gut. Aus der Menge der Schaulustigen tritt ein winzig kleiner Mann hervor. Er hat eine winzig kleine Brille auf seiner winzig kleinen Nase und trägt einen winzig kleinen Papierblock und einen winzig kleinen Stift in seinen winzig kleinen Händen. Mit winzig kleinen Schritten nähert er sich der Gruppe an der Bude. Hallo. Oh, hallo Pumpkin Pie. Besuch. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Lokaljournalist. Ich schreibe für die Dorsten-Zeitung, die eindeutig größte und bedeutendste Zeitung hier im Umkreis. Mein Name ist Gabriel Groß, aber alle nennen mich einfach nur Gabi. Hallo Gabi. Hallo Gabi. Ja, nochmal hallo. Sie drehen hier also einen Werbespot. Ja? Ja, ich bin hier der Regisseur. Ich bin Künstler, aber Sie kennen mich bestimmt. Kurt an der Klatsche. Kurt und Klatsche, beides mit K. Ja, natürlich kenne ich Sie. Sie haben uns damals genervt, als Ihre Katze verschwunden war. Hä? Und Herr Gimmel verkauft nun das Konzept seiner Bude an einen großen amerikanischen Konzern? Yes, exactly. An uns. Taste and Smile. Unbelievable. Fantastic. Aha, aha. Ja. Und wie sieht jetzt das weitere Vorgehen aus? Well, honey, baby, sugar pie, zuerst wir machen Gerd zu die Star von die Unternehmen. That's why we drehen in diese Werbespot und machen nice Fotos mit ihm später am Tag. Aha, ja. Und dann wir übernehmen alle seine Rezepte und bringen sie in ganz Deutschland und USA. But wir wollen, dass alle bleibt, wie es war. Wenn Mr. Grimmel war der Chef und seine kleine Bude hier. Und you know, sogar das Fleisch wird weiterhin kommen aus Dorsten. Echte Dorstener Wurst? Yes, baby. Wir are very stolz, dass wir konnten machen einen tollen Deal mit einer Fabrik in Wolfenbackenberg. Ach du Scheiße. Burleys, was ist los? Wir kennen diese Fleischfabrik. Mit der stimmt was nicht. Ich wohne nebenan. Das stinkt da immer ekelig. Was? Wahrscheinlich ist das noch so ein krummer Deal. Dann wissen wir ja jetzt, an welchem Ort wir als nächstes ermitteln müssen. Hä? Nee. Wo denn? Ort Dumbo. In der Fleischfabrik natürlich, du Horst. Fleisch? Juhu! Glaub mir, Dumbo, von dem Fleisch willst selbst du nichts essen. Die Mädels und Jungen stehlen sich davon, während der kleine Lokaljournalist namens Groß die Amerikaner zu ihrem Vorhaben befragt. Gerd steht schlaff daneben und scheint nach wie vor nicht zu wissen, wie ihm geschieht. Er bekommt nicht mal mit, dass die Pommes-Soko und die Burleys vom Marktplatz verschwinden und sich auf den Weg zur Fleischfabrik neben Biggies Zuhause machen. Dort angekommen, können sich nun auch die Jungs vom bestialischen Gestank überzeugen. Das riecht ja wirklich schlimm. Ja, boah, widerlich. Wie gesagt, die ganze Nachbarschaft hat sich schon beschwert, aber irgendwie tun die Leute beim Amt nichts. Ja, und ich glaube, ich weiß auch, wer dahinter steckt. Wie? Wer denn? Ach, Dumbo. Jürgensen natürlich. Japp, wahrscheinlich stecken die alle unter einer Decke. Und dafür müssen wir jetzt nur noch genügend Beweise finden, die wir dann Gretje van Spack präsentieren. Die wiederum kann den Spuk anschließend mit ihren Kollegen von der Polizei ganz schnell beenden. Das hast du schön gesagt. Danke, Dumbo. Gerne. Ja, gebt euch doch noch ein Küsschen. Los jetzt, rein in die Fabrik. Fuzzi, hast du irgendeinen Plan, wie wir am Pförtner vorbeikommen? Wieso muss denn immer ich den Plan haben? Naja, du warst in all den Jahren schon immer sowas wie unser Chef. Aber ich bin auch Feminist. Deswegen soll heute mal eins der Burleys die Führung übernehmen. Halt! Stopp! Zu spät. Wir sind schon da. Wer seid ihr? Wir sind die Burleys und die Pommes-Soko und wir wollen jetzt sofort in diese stinkige Fabrik. Genau. Aber so einfach ist das ja alles. Nett. Und wieso? Weil ich hier keinen durchlassen darf aufs Fabrikgelände. So, so. Und weiter? Es sei denn... Ja? Es sei denn... Ja? Es sei denn, ihr habt einen Fabrikausweis. Den haben wir jetzt zufällig alle nicht dabei. Genau, meiner liegt zu Hause, direkt neben meiner Kraftwerk-Identifikationskarte und dem Industrieanlagenpass. Ach so, ja, das ist jetzt natürlich doof für euch. Er hat doch nicht mal alle Latten am Zaun. Ja, genau, das ist jetzt doof für uns. Könnten Sie uns nicht vielleicht einfach einen... Tagespassierschein ausstellen? Ja. Cool, machen Sie das denn auch für uns? Da müsste ich jetzt erstmal bei meinem Chef nachfragen, ob ich das darf. Hören Sie, das wäre wirklich außerordentlich nett von Ihnen, Nur ist unserem Dumbo hier gerade sehr übel. Hä? Ja. Er hat sich fürchterlich überfressen. Das können Sie ja sicherlich sehen. Hier, Dumbo, komm mal nach vorne. Oh ja, der Junge sieht ja wirklich schlimm aus. Wird er sich gleich erbrechen müssen? Nein. Ja, auf jeden Fall, wenn wir nichts dagegen tun. Dann weiß ich, was man mache. Ja? Ich ruf einfach meinen Chef an. Wie gesagt, dafür haben wir nicht die Zeit. Ach so. Ja, das ist jetzt natürlich doof für euch. Oh, mir ist das hier echt zu blöd. Mir nach. Hey, stehen bleibe! Ich nehme die Verfolgung auf. Dann würde ich an Ihrer Stelle langsam aufstehen und losrennen. Mache ich auch sofort. Ich rufe nur noch schnell meinen Chef an. Biggie ist am Pförtner vorbei zur Tür der Fabrikhalle gestürmt. Die anderen jungen Ermittler folgen ihr hastig. Als Biggie die Tür zur Halle aufstößt, schlägt ihn ein noch schlimmerer Gestank entgegen, als sie ihn bereits von draußen kennen. Überall summen Fliegen und in großen Behältern liegt Fleisch, das eindeutig seine besten Zeiten hinter sich hat. An manchen Stellen ist es schon ganz grünlich. Oh. Lecker! Oh, furchtbar! Oh, unfassbar! Wir sind hier was ganz Großem auf der Spur. Ach du Scheiße, da kommt jemand! Den kenne ich. Schnell, verstecken wir uns hinter dem Metallbottich hier. Ein gedrungener Mann mit grimmigem Gesichtsausdruck kommt um die Ecke. Er hat eine Wäscheklammer auf seine Nase gesteckt, um das faulige Fleisch nicht riechen zu müssen. Ihm folgt eine Frau. Es sind Werner Weberlurst, der Metzger aus der 7. Folge, und seine Frau Katrin. Werner, mir ist echt nicht wohl bei der ganzen Sache. Nur weil der Jürgensen von den Amerikanern geschmiert wurde, heißt das doch noch lange nicht, dass die Anwohner nichts von dem Gestank mitbekommen. Oder davon, dass hier nachts tonnenweise Gammelfleisch angeliefert wird. Katrin, was stimmt nicht mit dir? Bisher hat sich niemand beschwert. Es gab keine Probleme. Alles lief reibungslos. Wir verdienen hier ein Vermögen mit dem billigen, nennen wir es Fleisch, das wir viel teurer weiterverkaufen. Ein paar Gewürze dazu kippen, alles pürieren und in Würstchenform bringen. Und keiner weiß, dass das Fleisch zwischendurch schon fast wieder gelebt hat. Dass es beinahe laufen konnte. Boah, ich glaube, ich muss kotzen. Ich dachte, ich soll kotzen. Oh, du. Otti, knipst mal ein paar Fotos mit deiner Handykamera. Dann haben wir Beweise für das alles hier. Wird erledigt. Trotzdem, wir hätten doch auch einfach zurück an die frische Theke im Supermarkt gehen können. Wie ehrliche und normale Leute. Irgendwann wird das auffliegen. Und dann sind wir dran, Werner. Falsch, Werner. Falsch, Katrin. Dann sind wir Millionäre und schon längst über alle südamerikanischen Berge. Ich sehe mich, uns, schon mit einem Cocktail am Strand liegen, umringt von schönen Frauen, die für mich tanzen. Für uns. Also nicht direkt tanzen jetzt, sondern, Das ist deins, Werner. Ich weiß, Katrin. Oh, es ist Güdi, unser idiotischer Pförtner. Moment. Hallo? Ja? Ja? Ja? Herrgott, Güdi, sprich schneller, sonst dreh ich dich gleich persönlich durch den Fleischwolf. Ja? Wie bitte? Na, sag das doch gleich. Werner! Was ist los? Güni hat mir gesagt, dass eine Gruppe von Kindern in unsere Fabrik eingedrungen ist. Schnell, wir müssen sie suchen. Mist, was sollen wir denn jetzt machen? Wenn ihr uns findet, schlachtet ihr uns. Wenn ich die finde, schlachte ich die. Werner! Katrin! Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu flüchten. Auf drei rennen wir raus. Der Pförtner wird uns schon nicht aufhalten. 1, 2, 3. Da sind sie. Hinterher, Katrin. Ja, ich komme. Larry, schieb ihn die Metallbottiche in den Weg. Schon dabei. Gut, und jetzt komm. Werner, sie haben dir die Metallbottiche in den Weg geschoben. Ich weiß, Katrin. Ich bin ja dagegen gerannt. Oh mein Gott, Werner, an deinem Arm ist ja eine riesige, eitrige Fleischwunde. Nein, das ist nur ein Stück Fleisch, das beim Aufprall aus dem Behälter gefallen ist. Die Pommes-Soko und die Burleys haben es geschafft, aus der Fabrik zu entkommen. Sie rennen am Pförtner Günni vorbei, der wahrscheinlich erst in 2 Minuten verstehen wird, dass die Eindringlinge gerade in einem Affenzahn wieder vom Fabrikgelände geflüchtet sind. Die Mädels und Jungens rennen zu Biggie nach Hause. Atemlos kommen sie hinter der verschlossenen Tür zum Stehen. Oh, hier sind wir jetzt erstmal sicher. Die Weberlos wissen ja nicht, dass ich direkt nebenan wohne. Biggie? Ja, hallo Mama. Ich bin zu Hause. Ich habe meine Freunde mitgebracht. Du hast Freunde? Witzig, Mama. Okay, was machen wir als nächstes? Erstmal was essen und was trinken. Tut mir leid, Dumbo. Auch wenn ich selbst ausnahmsweise gerne eine kleine Nahrungsaufnahme einschieben würde. Wir haben keine Zeit. Menno. Was machen wir denn also jetzt? Otti? Fuzzi? Ruf Gietje van Spack an. Sag ihr, dass sie in einer halben Stunde an Gerts Bude stehen soll und schicke ihr schon mal die Fotos, die du in der Halle gemacht hast. Zu Befehl. Wir machen uns auf den Weg zu Gerts Bude. Dort schießen sie wahrscheinlich gerade noch Fotos von Gert oder nutzen ihn anders wie aus. Oder sie lassen ihn den Vertrag unterzeichnen. Ja, ich fürchte, sie haben ihn wirklich vollständig in ihre Fänge gebracht. Aber, Biggie, sag, kann deine Mutter einen amerikanischen Akzent imitieren? Wieso? Die Sonne steht bereits tief am Himmel, als die Pommes-Soko zusammen mit den Burleys an Gerts Bude auf dem Dorstner Marktplatz eintrifft. Ein Fotograf lichtet gerade den offensichtlich geschwächten Gert ab. Ein Maskenbildner versucht nach jedem geschossenen Foto die Augenringe unseres Lieblings-Imbissbudenbesitzers wegzuschminken. Es will ihm nicht so recht gelingen. Gert ist fertig mit den Nerven. Beim besten Willen, ich habe dem Gert jetzt bestimmt schon 10 Schichten Concealer unter die Augen gepinselt. Seine Augenringe wollen aber einfach nicht verschwinden. Na, da kann man dann wohl nichts machen. Danke, Roy. Und danke, Gert. Ich wäre dann auch fertig mit den Fotos. Den Rest mache ich am Computer. Och, ey, du machst mich noch arbeitslos. Gert sieht einfach furchtbar aus. Ja, der ist komplett durch. Die nehmen den komplett aus. Gleich wird das alles ein Ende haben. Komm her, du. Wonderful, dass ihr euch alle so gut verstehen. Yes, wonderful, gorgeous. Aber dürfte ich Gert dann bitten, auch endlich zu unterschreiben seinen Vertrag? Wo soll ich unterschreiben? Kann ich danach nach Hause? Of course! Einfach hier unterschreiben und hier und schon kannst du nach Hause und brauchst nichts mehr zu machen. Auch wenn Sie nie Frikandellen verkauft haben, Herr Gimmel. Ich wäre sehr traurig, wenn Sie diesen sogenannten Vertrag unterschreiben würden. Gretje van Spack? Who? Wer? Ja, richtig. Gretje van Spack, die holländische Austauschkommissarin. Seit 6 Jahren. Tja, es ist einfach zu schön hier bei euch. Und viel spannender. In Holland habe ich noch nie an einem Tag 5 Leute überführt und festgenommen. So wie heute. Wieso? Wen haben Sie denn heute festgenommen? Noch niemanden. Aber die ersten 2 stehen wohl hier vor mir. Da kommt dieser Journalist. Ah, Gretje van Spack, die holländische Austauschkommissarin. Ich habe gehört, Sie nehmen hier jemanden fest an Gerts Bude. Und Sie sind? Gabriel Groß, ich bin Journalist bei der Dorsten-Zeitung. Diesen Showdown, den wollte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wie dem auch sei, Herr Groß, morgen will ich in der Dorsten-Zeitung lesen, dass die unglaublich gut aussehende und blitzgescheite holländische Austauschkommissarin Rietje van Spack die beiden Betrüger Patty Fry und Saul Sage an Gert Bude überführt hat. What? Unbelievable! Fake News! Fake News! This is fake news! Oh, ich kann mir schon denken, warum. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen über die Firma Taste and Smile recherchiert. Sie sind so gut wie pleite und verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Geschäftsmodell, das sie retten könnte. Das Geld, das sie Herrn Gimmel versprochen haben, hätten sie ihm unmöglich wirklich bezahlen können. Diese Vermutung hatten wir auch schon. Patty Fry, Saul Sage, ich nehme Sie fest wegen des Verdachts auf schweren Betrug und, ach, wegen dem ganzen Scheiß, den Sie hier veranstaltet haben. Ich schreibe das auf dem Revier ins Reine. Horst, Jürgen, lasst die Handschellen klicken. Ja. Alles klar, Chefin. Sie hören von unserer Anwalt. Damn, shit. Den Anwalt müssen Sie erstmal bezahlen können. Und abführen. Ich will die beiden hier nicht mehr sehen. Wer versucht, meine Lieblingsimbissbude zu zerstören, ist bei mir ganz unten durch. Hört, hört. Ja, Dumbo. Irgendwie verstehe ich dich heute endlich mal. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie heute ganze 5 Personen dingfest machen wollen. Wer sind denn die anderen 3? Die kommen da hinten gerade um die Ecke spaziert. Das verrückte Metzger-Ehepaar aus der letzten Folge und... Herr Jürgensen. Genau, Gerd. Er kommt zu sich. Oder mit anderen Worten, die Gammelfleischfabrikanten und der bestechliche Sesselpupser. Wie habt ihr die hergelockt? Oh, wir haben die Mutter von unserer Freundin Biggie hier überredet, am Telefon ihre Stimme zu verstellen. Ein bisschen amerikanischer Akzent und Jürgensen und die Weberlust haben geglaubt, dass Patty Fry höchstpersönlich sie zu Gerts Bude eingeladen hat, um über die weiteren Geschäfte zu sprechen. Verdammt, die Polizei! Ich hab's doch gewusst, Werner! Das war eine Falle! Die haben uns gesehen! Die flüchten! Horst! Jürgen! Hinterher! Ja, schon unterwegs! Die kommen nicht weit. Ich habe natürlich ein paar Streifenwagen postiert. Hört ihr? Das haben Sie ja großartig organisiert. Das wird der Aufmacherartikel in der morgigen Ausgabe. Na, das will ich doch hoffen. Aber schreiben Sie ruhig dazu, dass die Jungs von der Pommes-Soko und die Burleys hier auch einen, naja, sagen wir Großteil dazu beigetragen haben. Die berühmte Pommes-Soko. Und die Burleys natürlich. Ein Großteil? Womit haben wir das denn verdient? Werden Sie jetzt doch noch nett in Ihrem hohen Alter? Das mit dem Alter habe ich jetzt mal überhört. Aber ganz ehrlich, langsam aber sicher kann ich was mit euch anfangen. Ihr seid ja doch ganz hilfreich. Aber früher wart ihr einfach nur nervige, altkluge Blagen. Das ist 6 Jahre her. Steh von gestern. Jürgensen und das Ehepaar Wibberle sind gefasst. Jürgensen ist gegen eine Glastür gerannt und hat sich offenbar die Nase gebrochen. Hätte ich das alles bloß einfach ohne dich abgezogen, dann wäre ich jetzt schon in der Karriere. Hätte ich dich doch nur nie geheiratet. Das Ehepaar Wibberle streitet sich ununterbrochen. Over. Verstanden. Höre ich da die Scheidungsglocken läuten? Over. Nein, ich bin eigentlich ganz glücklich mit Horst. Over. Jürgen, ich meinte nicht dich und Horst, sondern die Weberlursts. Over. Ach so, ja, die sind fertig miteinander. Over. Gut, dann wären wir ja soweit durch. Oder habt ihr noch irgendjemanden für mich, den ich festnehmen soll? Nein, soweit wäre dann alles geregelt. Nur... Was denn? Gerd. Herr Gimmel ist hinter seinem Tresen eingeschlafen. Das war aber auch alles viel für ihn. Tja, und jetzt, wo die Gefahr gebannt ist, ist er direkt mal eingeschlafen. Wer will es ihm verübeln? Kann er denn seine Bude behalten, wo Jürgensen verhaftet wurde und sich rausgestellt hat, dass das alles ein großer Betrug war? Mädchen, habe ich mich vorhin nicht klar ausgedrückt? Vor dir steht die Austauschkommissarin Friedje von Spack. Ich habe viele Connections. Ich kenne einige wichtige Leute. Wenn ich sage, dass meine Stammpommesbude bleibt, dann bleibt sie auch. Way, Alter. Naja, und abgesehen von meiner Macht in Dorsten hat dieser bekloppte Jürgensen auch einfach nicht korrekt gehandelt. Die Kündigung von Gerds Standplatz hier war rechtswidrig. Sie hat praktisch nie stattgefunden. Oh, da komme ich ja kaum mit beim Schreiben. Das wird eine fantastische Story. Vielleicht mache ich noch ein Hörspiel draus. Ach, wer will denn sowas hören? Ja, und bevor es hier langweilig wird, chauffiere ich unseren Herrn Gimmel nach Hause. In meinem eleganten Dienstwagen. Das bin ich ihm schuldig. Ich weiß jetzt, was ich an ihm habe. Na, Liebe geht bei Ihnen wohl auch durch den Magen. Gretje van Spack und Gerd Gimmel. Sie beide wären wirklich ein interessantes Paar. Irgendwie. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich nehme ihn jetzt jedenfalls mit. Seht nur, wie niedlich er sabbert. Herr Gimmel, aufwachen! Es geht nach Hause! Wie? Was ist? Ach, Gretje, Sie sind's. Ich habe was ganz Komisches geträumt. Die Amerikaner wollten meine Bude klauen. Und die Metzger haben Gammelfleisch in meine Wurst gemischt. Und der Jürgensen, der hat mir gekündigt. Das klingt ja nach einem regelrechten Albtraum. Haben Sie wieder zu viel Fritteusendampf eingeatmet? Wahrscheinlich. Dann kommen Sie mit. Zu Hause können Sie sich ausruhen. Ich koche uns was Leckeres. Na gut. Nee, klar, geh einfach. Den Bohnenschlüssel lass ruhig hier, Gerd. Wir kümmern uns um alles Weitere. Ja, ja, natürlich wissen wir, wie alle Geräte ausgeschaltet werden, Gerd. Ja, ciao. Weg sind sie. Und jetzt? Jetzt planen wir den morgigen Tag. Ich habe da einen Plan für uns alle. Burleys. Habt ihr nicht morgen diese große Choraufführung hier auf dem Marktplatz? Ja, wieso? Ach, nur so. Jedenfalls finde ich es ganz super, dass wir den Budenschlüssel haben. Hä? Wie mein? Und Biggie, meinst du kriegst morgen Vormittag wieder das Auto von deinen Eltern? Klaro, morgen ist der Sonntag. Da fahren die immer mit dem Fahrrad nach Schloss Rasfeld. Gut. Der nächste Tag. Auf dem Marktplatz herrscht Ausnahmezustand. Abertausende von Menschen haben sich wegen der großen Aufführung in der Altstadt versammelt. Alle Dorstner Chöre wollen heute ein gemeinsames Konzert geben. Auch der Chor, in dem die Burleys singen. Mitten in der Menschenmasse Gerds Bude. Aber nicht Gerd steht gerade hinter dem Tresen, sondern Dumbo. Er ist voll und ganz in seinem Element. Er köchelt und brutzelt und pumpt Mayo aus dem Spender und nebenbei bedient er zusammen mit den Burleys noch zahlreiche Kunden, die sich vor dem Konzert stärken wollen. Wenn Chöre singen, wird immer voll, weil Mutter singt und Vater kommt. Gerade postieren sich die vielen Chormitglieder auf der Westseite des Marktplatzes für ihren großen Auftritt. Da tritt plötzlich eine uns sehr vertraute Person ans Rednerpult. Guckt mal, jetzt hält Fuzzi seine Rede. Psst. Seid mal ruhig. Hä? Hey Kurt, du bist ja auch da. Na klar. Ich hab bis spät in die Nacht einen Werbespot geschnitten, nur um dann heute Morgen in der Zeitung zu lesen, dass das alles nur ein großer Betrug war. Ja, Gerd musste ganz schön was mitmachen. Ja, und um mich kümmert sich wieder niemand. Ist das an? Oh, ja, ist es. Lauter! Lauter! Kurt, Ben, nimm dich. Also, ja, sorry. Bitte! Liebe Anwesende, liebe Chöre, liebe Bürger der Stadt Dorsten. Sie alle kennen und schätzen diesen einen Ort in unserer Heimatstadt, einen Ort der Gaumenfreuden, der Gemeinschaft und der Geborgenheit. Sie alle wissen, welchen Ort ich meine. Gerds Bude. Umso mehr wird es Sie erstaunen, wenn Sie es nicht schon in der heutigen Ausgabe der Dorsten-Zeitung gelesen haben, dass Gerd gestern von uns gegangen ist. Gut, jetzt halt in den letzten Tagen Opfer eines schlimmen Betrugs geworden ist. Ja, ja. Nur durch meine Freunde, die Jungs der Pommes-Soko und die Burleys und natürlich auch durch meine Wenigkeit und mit Hilfe von Gretje van Spack und ihren Kollegen von der Polizei konnte es gelingen, diesen Betrug aufzudecken und die Betrüger hinter Schloss und Riegel zu bringen. Richtig so, jawohl. Wir alle haben in den letzten 48 Stunden gemerkt, wie wichtig Gerd Gimmel für unsere Stadt, für Dorsten ist. Jede Stadt braucht einen Gerd Gimmel. Wenn Sie Ihre Blicke zu Gerds Bude wenden, werden Sie erkennen, dass gerade mein Freund Dumbo an den Geräten steht. Hallo! Er vertritt Gerd in diesen Minuten. Gerd wurde gestern Abend nach all seinen Strapazen noch fachmännisch versorgt und konnte erst mal zünftig ausschlafen. Aber nun bin ich sehr froh, ihn verkünden zu können, dass er zurück ist. Und er wird bleiben. Gerds Pommesbude wird auch weiterhin hier auf dem Marktplatz stehen. Danke, danke, vielen Dank. Wenn Sie einen Blick auf die Textzettel werfen, die verteilt wurden, dann sehen Sie, dass zu den geplanten Liedern ein weiteres hinzugekommen ist. Sie sind herzlich eingeladen, es mitzusingen. Es heißt, alles hat ein Ende, nur Gerds Wurst hat zwei. Geschrieben hat es Pfarrer Lasse Tunsbeten zusammen mit seiner Pastoralreferentin Brenda Dornbusch. Kommen Sie doch bitte beide einmal auf die Bühne. Ja, hallo, mein Name ist Lasse Tunsbeten. Das hier ist Brenda Dornbusch, meine Pastoralreferentin. Und wir haben für unseren Lieblingspommesmann Gerd dieses Lied geschrieben. Aber das hat der Fuzzi Ihnen ja schon gesagt. Der Text ist ganz einfach. Ich singe Ihnen das mal vor, dann können Sie gleich alle mitsingen. Was einmal begonnen hat, ja, das ist auch mal vorbei. Doch alles hat ein Ende, nur die Wurst von Gerd hat zwei. Das ist doch 1, 2, 3 im Sauseschritt von Detlef Jirka. Denk dir mal was Eigenes aus. Ach so, dann halt die richtige Melodie. Was einmal begonnen hat, ist auch mal vorbei. Alles hat ein Ende, nur Gerds Wurst hat zwei. Danke, danke, vielen Dank. Das ist meine erste Komposition, wissen Sie? Ich habe noch nie zuvor ein Lied geschrieben. Und dann performe ich es gleich vor so vielen Leuten. Aber dabei sieht er doch aus wie irgendein ziemlich bekannter Songschreiber. Finden Sie nicht auch? Oh, der Fuzzi sollte Moderator werden, oder? Ja, quasseln kann er gut. Welchem Songwriter ähnlich denn deiner Meinung nach? Paul McCartney vielleicht? Oder Tom Jones? Nein, Sie sehen voll aus wie dieser Kinderliedermacher. Wie heißt der denn noch? Rolf Zukowski! Nee, nicht der. Volker Rosin? Nee, hier... Detlef Jürger. Ja, genau der. Detlef Jürger? Nie gehört. Doch, und sie klingen auch total nach dem. Aber wie dem auch sei. Jetzt geht's los mit dem Song. Begrüßen Sie dazu den Mann des Tages, Gerd Gimmel. Und Gerd betritt die kleine Bühne. Er hat Tränen in den Augen, das erkennen auch die Jungs und Mädels hinten an der Bude. Als alle Dorstner Chöre beginnen, das Lied zu singen, das Lasse Tunsbeten und Brenda Dornbusch für ihn geschrieben haben, kann er nicht mehr an sich halten. Freudentränen laufen sein Gesicht hinunter. Keine Millionen Dollars dieser Welt können ihm dieses Gefühl bezahlen. Kerl, ich will ein Kind von dir. Ich mach dir alles hier an meiner Bude. Aber kein Kind, Kurt. Huch, du bist ja hier. Klar, in meiner Bude fühle ich mich einfach am wohlsten. Hier will ich den Rest meines Lebens bleiben. Und irgendwann kipp ich einfach tot um hinterm Tresen. Ach, das hat aber hoffentlich noch ein bisschen Zeit, Gerd. Bestimmt, Gretje. Ihr duzt euch jetzt? Seit gestern Abend schon. Fuzzi, danke für die tolle Rede. Der ganze Aufwand nur für mich. Ach, Ehrensache. Und danke euch allen, dass ihr mich und die Bude gerettet habt. Die letzten Tage war ich einfach nicht mehr ich selbst. Ohne euch hätten die mich platt gemacht. Gerne, Gerd. Machst du mir jetzt endlich meine übliche doppelte Currywurst-Pommes-Mayo mit 2 Frikadellen und einem großen Jägerschnitzel mit Kroketten? Oh, Dumbo! Dumbo! Es stimmt ja wirklich. Alles hat ein Ende, nur Gerds Wurst hat 2. Auch wenn das hier die letzte Folge der Pommes-Soko ist, heißt das ja nicht, dass in unser aller Stammpommesbude jetzt für immer der Fritteusenstecker gezogen wird. Nee, Gerd macht wirklich weiter. Ihr braucht nur eine der 8 Pommes-Soko-Folgen anzumachen, wenn ihr wollt, dass wieder ein paar leckere Fitnessteller, Pommes-Schranken oder lustig spannende Fälle serviert werden. Also, bis die Tage. ist auch mal vorbei. Alles hat ein Ende, nur Gerds Lust hat zwei. Was einmal begonnen hat, ist auch